Herzlich willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4. Mehr braucht ich nicht. Ein bisschen Haut und Knochen, 70 bis 80 Kilo Menschenfleisch, Haar, Farbe ungenau, genug für einen Kopf, Füß, Zehennägel, Zähne, Zunge, Zaum, mehr als 6 Tage Zeit. Ach, wie ich formte nach meinem Bilde. Und siehe, es wäre gut. Und als Mann zu gebrauchen. Das war ein Gedicht von Ulla Hahn. Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Niemandsland bei Kontrabanda FM 91,4. Es ist wieder Samstag. Und wir senden wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Und später im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Wir bringen auch heute wieder 2 Stunden kompakt Musik, Unterhaltung, Literatur, Kultur und allerlei Historisches mit Hintergründen. Kontrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen, es ist Samstag, der 16. März 2013. Bienvenidas und Bienvenidos. Mikrofon und eine Technik, wie immer, Detlef Jeskerz. 13.03.1938 war der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Von vielen Nazi-Sympathisanten in Österreich bejubelt, rücken deutsche Einheiten an diesem Tag in Wien ein. Nur kurze Zeit nachdem das NS-Regime in Deutschland an die Macht gelangt war, beschritt Österreich den Weg hin zu einem autoritären Ständestaat. Im März 1933 schaltete der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das Parlament aus. Im Mai desselben Jahres gründete er als überparteiliche politische Organisation die sogenannte Vaterländische Front. Aber auch die österreichischen Nationalsozialisten blieben aktiv. Ein Putschversuch misslang zwar 1934, doch ein SA-Mann ermordete den Bundeskanzler. Den Bundeskanzler Dollfuß. Der Nachfolger des ermordeten Dollfuß, Kurt Schuschnigg, hoffte auf die Unterstützung Italiens, um die Unabhängigkeit des Landes vom expandierenden Deutschland zu gewährleisten. Als Hitler jedoch Mussolini auf seiner Seite wusste, verschärfte er die Forderungen gegenüber dem Alpenstaat und ordnete die Mobilmachung an. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen über die österreichische Grenze. Sie stießen auf keinen militärischen Widerstand und wurden von Teilen der Bevölkerung sogar begeistert empfangen. Noch am selben Abend traf sich Hitler in seiner früheren Heimatstadt Linz mit Arthur Seyss-Inquart, dem Nachfolger Schuschnigs, und verabredete die sofortige Annexion. Am folgenden Tag verkündete Seyss-Inquart den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Adolf Hitler, unser geliebter Führer, erfüllte das Vermächtnis der 2 Millionen, die ihr Leben auf Deutschland ließ. Die verlogene Rede Görings. Geworden, wieder ein Volk untrennbar verbunden, in Not und Leid, in Glück und Freude. Die sogenannte Anschlussrede. In wunderbarem Schwung hat das deutsche Volk in Österreich sich in dieser Stunde erhoben und zu seinem Deutschtum bekannt. Ein Jubel! Wie die Welt vielleicht noch nie erlebt hat, durchtobt heute das deutsche Österreich. Das waren ein paar Auszüge aus der Tonwochenschau vom gleichen Jahr, vom gleichen Tag, vom März 1938 über den Anschluss Österreichs. Bewegende Bilder, bewegend im Sinne von, mein Gott, so lange ist das noch gar nicht her und, mein Gott, in anderen Ländern passiert das gerade oder andere Länder haben so etwas gerade vor sich. Den Anschluss an das Groß-Saudi-Arabien zum Beispiel, Syrien. Nur da wird geschossen, da ist Krieg. Wir haben die letzten Wochen im Niemandsland des Öfteren über den sogenannten Etikettenschwindel bei Lebensmitteln informiert und berichtet. Da gab es verschiedene Skandale, die, wer weiß, immer noch anhalten. Die Sache ist teilweise leider gegessen, so wird das auf Deutsch gesagt. Gegessen ist ein Problem, wenn vergiftete Lebensmittel schon vom Markt weggekauft und verspeist worden sind. Dann sagt man auf Deutsch natürlich, das Problem ist gegessen. Das war der Fall bei diesem Pferdefleischskandal. Dann gab es auch den Skandal mit den Pilzbakterien in der Milch und im Futter. Und so geht das immer weiter, wenn es nicht gelingt, eine Lebensmittelaufsichtsbehörde zu gründen, die effizient, unbestechlich und, ja, und auch mit Befugnissen und Mitteln ausgestattet ist, die es nicht so einfach macht, diese Behörde zu düpieren, zu umgehen oder sogar zu beleidigen und zu demütigen. Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Auf die Verpackung kommt es an. Das weiß nicht nur die Lebensmittelindustrie, die den Etikettenschwindel zu einer Art Kunstform erhoben hat. Man muss nur Bio aufs Etikett drucken. Schon wird dem Verbraucher so schwindelig vor Glück, dass er den bedächtig und nachhaltig wirtschaftenden Ökobauern mit Latzhose und Rauschebart vor sich sieht. Die Industrie weiß, was Verbraucher wünschen. Die Ware soll preiswert sein, darf aber nicht billig aussehen. Deshalb kennt die Kreativität der Verpackungskünstler keine Grenzen. Wenn die Fotos der Erdbeeren auf dem Joghurtdeckel appetitlich genug aussehen, verlangt der Verbraucher ja auch gar nicht, dass echte Erdbeeren im Joghurt drin sind, solange es irgendwie nach Erdbeeren schmeckt. Ob Analogkäse oder Digitalschinken, der Mensch ist Allesfresser und dabei dem Schwein nicht unähnlich, dass man, wie wir unlängst gelernt haben, sogar mit Klärschlamm mästen kann. Mich wundert nur, dass sie den Klärschlamm erst noch in die Schweine stopfen, anstatt ihn gleich mit Aromastoffen verfeinert in die Fertiggerichte zu backen. Wer konkurrenzlos billige Lebensmittel will, darf sich nicht dafür interessieren, wie sie hergestellt werden. Und wer zwei Tage vor Weihnachten die Geschenke bei Amazon bestellt und erwartet, dass sie rechtzeitig zum Fest der Liebe eintreffen, der darf sich weder für die Löhne der alternativen Paketzusteller noch für die Art der Unterbringung von Leih- und Saisonarbeitern interessieren. Da steht ja auch nirgendwo von freilaufenden Mitarbeitern verpackt. Es gehört halt zu den Risiken und Nebenwirkungen unserer auf Produktivität und Wachstum fixierten Wirtschaftsform, dass wir zu einer Geiz ist geil, weil ich so blöd bin Gesellschaft degenerieren. Fragen Sie Ihren BWLer oder Politiker. Apropos Politiker, die leben ja auch von und mit Etikettenschwindel. Da wimmelt es von Analogdoktoren oder es steht Sozialdemokrat drauf und Steinbrück steckt drin. Aber egal, denn der Allesfresser-Mensch ist auch Alleswähler. Er möchte es nur schön verpackt haben. Und deshalb soll jetzt Stefan Raab das Rededuell zwischen Merkel und Steinbrück präsentieren. Vermutlich wird das neue Format Schlag die Merkel heißen und ab sofort alle 4 Jahre veranstaltet. Oder sie nennen es Unser Star für Berlin. Und am Ende entscheidet eine Fachjury, bestehend aus Florian Silbereisen, Günter Jauch, Dieter Bohlen, Heidi Klum und dem jeweils aktuellen Dschungelkönig. Pilzballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao, war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Da gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne. Und was die Welt ihr eigen nennt. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Brenn die Laken waren, wo man saß. Auf dem Tanzboden, da wuchs das Gras. Und der rote Mond schien durch das Dach. Und die Musik war da, da wurde was geboten für sein Geld. Ach Joe, Joe, mach doch noch einmal diese Musik von damals nach. Das hab ich oft betont. Alte Bilbao, er war Brasilien. mich hat er nie erschont. Ich weiß ja nicht, ob ihnen so was grad gefällt, doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste. Auf der Welt hat die Ute Lemperla vergessen zu singen. Die Aufnahme ist ein bisschen abrupt abgebrochen. Es ist Samstag. Sie hören Niemandsland bei Kontrabanda FM 91.4. Vergammelte Speisen sollte man nicht essen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Serviert dir ein Bayer schlecht riechende Eier. Leuchten nachts in Sachsen, die Schweine haxen. Dann empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Sitzt du in Hessen und würgst dich beim Essen? Oder winken in Schwaben aus der Leberwurstschaben? Dann empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Ja. Verschimmelte Pilze, ich frag mich, wer will sie? Ein völlig verdrecktes Törtchen, wem schmeckt es? Ein mit Asche bestreutes Sandwich, wem freut es? Ein in Fischöl getauchtes Plätzchen, wer braucht es? Ja, es empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Spanien. Ein Land, das von Widersprüchen und Gegensätzen nur so zerrissen ist. Jeden Tag eine schlechte Meldung, jeden Tag ein neuer Hieb. Zwischendurch auch mal etwas Gutes. Es geht gleich um die Verletzung der Menschenrechte durch die Zwangsräumungen hier in Spanien. Wir werden gleich ein paar neue Informationen dazu geben. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich die spanische Gesetzgebung zu diesem Punkt für unzulässig erklärt, das heißt gegen die Menschenrechte gerichtet. Doch zuerst einmal ein Lied mal in spanischer Sprache, das haben wir nicht so oft hier im Niemandsland. Ein Lied, das im Moment, wie man auf Spanisch sagt, arrasa, das reißt die Leute nur so mit. Es geht um España. Was ist in España eigentlich los? Der Rapper Orales wird uns das einmal erzählen. El gobierno de Rajoy ha presentado su primer plan económico para cerrar 2012 con unas medidas de ajuste que permitan sacar a España de la crisis, reducir gastos en 8.900 millones de euros y subir impuestos para ingresar 6.200 millones son los objetivos del Ejecutivo para reducir el déficit público con el que se han encontrado, que asciende al 8%. Bienvenidos a este estado conocido como España, donde roban los que mandan y al obrero se le engaña, donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés, 6 millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez España entera, por la gente que le cuesta tener algo en su nevera. Espera, asesinar a un animal es una cultura, le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto os pasará factura, mas no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años, por banqueros, constructores, Zapatero y Rajoy y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos y que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Demos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, lamiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que esclavicéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información, que recorta en sanidad, sueldos y en educación, y la selección de fútbol la usa como distracción para crearnos ilusión por ganar una Eurocopa y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa. Aquí la gente está que explota porque sois unos ladrones responsables de la gente que ahora duerme entre cartones. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos sin que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Seamos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Vosotros vais en vuestros coches oficiales, mientras hay gente por ahí cada día durmiendo en plena calle. No hacéis nada para el pueblo. Y sin nosotros no sois nada, ni sois nadie. Ahora el pueblo se ha cansado. Y ante vuestra represión, siempre estará nuestra reivindicación. Pensad en vuestros hijos y en lo que queda de vida. Lo único que sube aquí en España es el IVA, los parados, los embargos y la gente desahuciada. Y gente con carreras que aún ha cotizado nada. Sociedad manipulada que va de mal en peor. Aquí hay leyes que dan asco como la ley del menor. Dime dónde está el error, el trabajo ya no dura debido a unos empresarios que hacen contratos basura. Con ayuda familiar es como os quería ver, y pagando 700 por un piso de alquiler. Y sabéis que moriríais en tan solo un par de días. Pagaréis el sufrimiento de todas nuestras familias. Por culpa de esas mentiras que decís por unos votos, tenéis las almas vendidas y eso lo sabemos todos. Perdóneme Rajoy, perdón si le molesto. Usted nos pide un gesto, yo le dedico esto. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos y que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Demos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Ja, Schluss mit dem Krieg gegen die Völker der Regierungen. Usurpierte Regierungen von Finanzmarktagenten und anderen Vampiren, Parasiten und Blutsaugern, besetzte Staatsorgane, die sich am Staatshaushalt festgesaugt haben. Und das wird schwer, diese Blutegel wieder abzuschütteln. Aber die ersten Schritte sind getan. Zum Beispiel die Zwangsräumungsschweinerei, so muss man das eigentlich schon nennen, die ist erstmal ein bisschen gekippt. Das heißt, ein Weg ist vorgezeichnet. Nicht, dass jetzt keine Zwangsräumungen so ohne weiteres mehr stattfinden, aber es wird schwieriger und die Richter, die sowieso gegen Zwangsräumungen sind, haben zum ersten Mal ein Instrument in der Hand, ein juristisches Instrument, um zu sagen, nein, das machen wir nicht. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen. Geht's ja, was gut? Du da sagst, das ist ja alles wunderschön, es hört sich fantastisch an. Nur damit das jetzt tatsächlich umgesetzt wird, also was Brüssel da jetzt als korrekt erklärt hat, müssen ja erstmal hier in Spanien wieder Gesetze geändert werden. Und das wird natürlich dauern und dauern und dauern. Und seither hat sich ja die Union, die Europäische Union, niemals damit hervorgetan, dass sie irgendwas durchsetzen könnte in den einzelnen Ländern. Also jetzt wollen wir mal sehen, was in diesem, bei diesem Thema passiert. Gut, gehen wir mal kurz ein paar Informationen. Die Journalistin Carmela Negrete fragt sich in der Tageszeitung Junge Welt: Diese Woche ist das der Anfang vom Ende des Dramas in Spanien. Ein am Donnerstag veröffentlichtes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt den Richtern in Spanien künftig mehr Macht gegenüber den Gesetzestexten, um Zwangsräumungen von Wohnungen zu stoppen. Nach Ansicht der Richter in Straßburg verstoßen die spanischen Gesetze gegen eine EU-Direktive zum Schutz der Verbraucher gegen missbräuchliche Vertragsklauseln. Die Juristen hatten zum Beispiel einen Fall behandelt, in dem ein Schuldner auf Betreiben der Bank aus seinem Haus vertrieben worden war, jedoch zugleich auf seinen Schulden sitzen blieb. Der Fall war von einem Gericht in Barcelona nach Straßburg weitergeleitet worden. Die Richter dort hatten festgestellt, dass es ihnen gemäß der spanischen Gesetzgebung nicht möglich war, eine Zwangsräumung vorsorglich auszusetzen, obwohl es Indizien für betrügerische Klauseln in dem zugrunde liegenden Vertrag gab. Zudem können die Banken Räumungsklagen, Achtung, das gibt's nicht, aber es wird gemacht. Zudem können die Banken Räumungsklagen ab dem ersten Monat betreiben, in dem ein Schuldner seine Hypothekenzinsen nicht bezahlt. Das heißt, ein Monat Verzug und raus aus der Wohnung. Wie gesagt, wir haben das hier schon oft so mit heftigen Worten gesagt, von Sturmtruppen rausgeprügelt. Sturmtruppen der Polizei werden Kinder und Frauen und Männer aus ihren Wohnzimmern und Küchen geprügelt. Und das nennt man Expressräumungen. Diese Expressräumungen sowie die Tatsache, dass die betroffenen Familien trotz des Verlusts ihrer Wohnungen weiter auf oft mehreren hunderttausend Euro Schulden sitzen bleiben, haben die Richter nun für unvereinbar mit den EU-Normen erklärt. Die Zahl der Zwangsräumungen in Spanien wird seit Beginn der Krise 2008 auf 400.000 geschätzt. 400.000 Schicksale. Rechnen wir mal das Doppelte oder Dreifache, weil in den Wohnungen leben ja normalerweise mehr als nur eine Person, dann kommen wir auf weit über 1 Million Menschen. Der Staat bietet den davon betroffenen Familien keine Alternativen an, sodass sich viele gezwungen sehen, leerstehende Immobilien zu besetzen, um nicht auf der Straße zu stehen. Zugleich stehen geschätzt 6 Millionen Wohnungen hier in Spanien leer. Bei diesen handelt es sich zumeist um Neubauten, für die Spekulanten und Bauherren zu ihren Konditionen keine Abnehmer finden. Doch es gibt Widerstand. Seit 2008 hat die Plattform der Hypothekenopfer, PAH, mehr als 500 Räumungen durch Protestaktionen verhindern können. Immerhin. Die Aktivisten des Bündnisses sammelten mehr als 1,5 Millionen Unterschriften für eine Volksinitiative, die nun im Parlament behandelt werden muss. Die Betonung liegt hier auf muss. Ob sie behandelt wird, ist eine andere Frage. Darin fordert die PAH eine Gesetzesänderung, durch die Schuldner, die ihre belastete Wohnung der Bank übergeben, von der Schuldenlast befreit sind. Das nennt man hier die Dación. Zudem sollen den Betroffenen Unterkünfte zu bezahlbaren sozialen Mieten angeboten werden. Abgeordnete, die sich einer solchen Regelung widersetzen, haben in den vergangenen Tagen zu Hause wiederholt Besuch von Aktivisten der Plattform bekommen, die ihnen in den eigenen vier Wänden von ihren persönlichen Geschichten berichteten. Die Regierung von Ministerpräsident Rajoy bereitet zwar ein neues Gesetz über die Räumungen vor, wie es offiziell heißt, will darin jedoch keine generelle Schuldenstreichung bei Verlust der Wohnung aufnehmen. Klar, ihre Klientel sind natürlich nicht die Wähler, die sie gewählt haben, sondern die Finanzinstitute, Banken und Hedgefonds, die sich wie die Geier gierig auf diese Wohnungen stürzen. Wie der rechte Regierungschef am Donnerstag sagte, könnte eine solche Regelung für Unsicherheit bei den Finanzinstituten und auf den Märkten sorgen, die daraufhin ihre Kreditbedingungen verschärfen könnten. Justizminister Alberto Ruiz Gallardón fügte eilig hinzu, dass die vom Europäischen Gerichtshof beanstandeten Punkte aber natürlich berücksichtigt würden. Unterstützung für die Opfer von Banken und Regierungen kommt hingegen zunehmend von den Feuerwehrleuten Spaniens. Angesichts der offensichtlichen Ungerechtigkeiten haben sich zuletzt unter anderem in Galicien, Madrid, Katalonien, Asturien oder dem Baskenland Feuerwehrleute geweigert, Häuser, die geräumt werden sollen, aufzubrechen. Normalerweise müssen da die Feuerwehrleute mit Äxten die Tür einschlagen und die Familien aus den Wohnungen zerren, damit die dann von Bankagenten und ihren Polizisten rausgeprügelt werden, Werner? Ja, die Feuerwehrleute, hier haben sie sich hervorgetan, lobenswert. Und vorgestern gab es hier in Barcelona eine kleine Episode, da haben Feuerwehrleute auch wegen den neuen Kürzungen der Landesregierung demonstriert, vor dem, was man Innenministerium nennen könnte. Die Situation war die Feuerwehrleute in ihren Uniformen vor dem Gebäude auf der Straße, dann auf dem Bürgersteig, die Polizei, die Mossos von hier und dahinter eben das Gebäude mit dem hohen Zaun. Aber plötzlich haben dann die Feuerwehrleute Schläuche ausgewickelt und die eingeschaltet und was kam da raus? Schaum. Schaum und noch mehr Schaum. Den haben sie dann anfangs über die Polizei hinweg auf das Gebäude gerichtet, den Strahl. Und dann, man weiß nicht genau, wie das passiert ist, entweder ließ der Druck nach oder dann ging der Strahl weiter nach unten und hat die Aufstandsbekämpfungspolizei, die Mossos, dann haben sie eingeseift und eingeschäumt. Das war ja fantastisch. Ich habe hier gerade die Bilder laufen, die sind hier auf... Ja. Auf, die sind schon im Netz. Also die Feuerwehrleute, die sind gut drauf, kann man mal sagen. Das würde ich auch sagen. Das waren ein gutes 100 Feuerwehrleute, die das also am 14.03., das war also vorgestern, die das gemacht haben. Hier haben wir gerade die Bilder. Es gab zuerst einmal ein paar Kracher, man sieht hier die Leute bei einer Demo. Bis da alles normal, meint die Sprecherin. Aber dann haben sie den Sicherheitskordon durchbrochen, kommen mit ihren Schläuchen und spritzen da ganz ordentlich. Die hüpfen auch sehr freudig und ordentlich Schaum wird gespritzt. Und haben natürlich auch dann die Uniformen mit den immer noch nicht gekennzeichneten Sturmtruppen, den Schlägertruppen, ganz schön bespritzt. Das soll jetzt aber übrigens kommen, ja? Ja. Dass die Polizisten übrigens hier sind die Bilder, hier sieht man Sturmtruppenführer sowieso steht da und guckt bedackelt in die Gegend. Ja, ja. Diesmal sind sie nicht die Leute verprügeln, schlagen, demütigen, sondern die kriegen selber mal ordentlich was ab. Und wenn es auch nur Schaum ist. Und also, das ist natürlich immerhin etwas. Aber noch zu diesem Thema da jetzt mit diesen Aufstandsbekämpfungseinheiten, die Antidisturbios, die sollten ja eigentlich nach einer Norm, die die Regierung selber geschaffen hat, vor 5 Jahren sollten die Nummern tragen, wo man sie dann klar identifizieren kann. Das ist 5 Jahre lang, haben die von sich selber geschaffene Norm einfach ignoriert. Gab's nicht, ne? Ja. Das wurde damals eben eingeführt, deshalb, weil es immer mehr Klagen gab, ne, dass eben die Leute nicht zu identifizieren sind, die Gesetzesvertreter, wenn sie das Gesetz überschreiten. Und das wurde verabschiedet, diese Norm von der damaligen Tripartido, also so eine Links, in Anführungszeichen, so eine Linkskoalition, die dann auch zum Beispiel Überwachungskameras in den Kommissariaten eingerichtet haben, weil sich die Fälle von Misshandlungen und... ja, das war der Juan Sauda, der ja, genau, von den Initiative Izquierda... Nein, war der von der Izquierda ja, Republikaner? Nein, der war von der Initiative als Wertz. Der ja, war ja, also genau, von den ja, grünen Linken hier. Der war eine Zeit lang, aber ja, hat dann doch so ein paar Sachen versucht, ja. Aber, wie gesagt, wurde nicht umgesetzt und auch die Überwachungskameras, die wurden dann von der nächsten Regierung, von der Rechtskoalition, sofort wieder abgeschafft. Dazu muss man natürlich sagen, wie kann man einem linken Menschenfreund so einen Drecksjob geben, und zwar Innensenator hier oder Innenminister, heißt natürlich, man muss auch mit den schmutzigen Dingen sich beschäftigen. Schmutzige Dinge sind Polizei, Gewalt, Kriminalität, diese ganzen Dinge hat man diesem Mann gegeben, der war offensichtlich überfordert, überhaupt nicht vorbereitet. Und ja gut, was macht die Polizei, wenn die Polizei jemand andererseits jemand aufgreift auf der Straße, der rumpöbelt oder auf die Wache pinkelt, der kriegt natürlich was auf die Fresse. Das war immer so, das ist immer so gewesen. Und deshalb haben die Polizisten ihn natürlich auch gehasst, weil er eben gegen diesen Code verstoßen hat, gegen diesen sogenannten Ehrenkodex, so falsch der auch ist, dass man sich gegenseitig nicht anscheißt. Und deshalb war der Mann out, der war praktisch das Letzte für die Polizei. Also es wurde intern sabotiert, diese ganze Geschichte. Aber gut, das sind wir ja gewohnt aus der Geschichte, dass auch sogenannte Linke, die sich am Anfang links gebären, dann, wenn sie die Möglichkeit haben, so einen Zipfel der Macht zu erhaschen, dann sind sie mit jedem Ministerium einverstanden, nur um mit dabei zu sein. Aber gut, jedenfalls, also jetzt nach über 5 Jahren soll angeblich die Polizei in Zukunft Nummern tragen, mit denen man sie identifizieren kann. Aber überraschenderweise, also nehmen wir an, der Polizist schlägt auf dich ein, ungerechtfertigterweise, weil du überhaupt nichts gemacht hast, einfach so. Was machst du jetzt? Du willst ihn identifizieren, aber das geht trotzdem nicht, obwohl er die Nummer trägt. Warum? Wo trägt er sie? Auf dem Rücken. Ja. Also musst du ihm erstmal sagen, drehen Sie sich bitte um. Drehen Sie sich auch um. Bitte mal um, Herr Wachmeister. Ja. Und hören Sie mal mit dem Prügeln dann auf. Finde ich auch noch interessant, diese Nummer besteht aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen. Und also konkret ein Buchstabe, dann 3 Zahlen, dann ein anderer Buchstabe, dann nochmal 4 Zahlen. Und nun gibt's ja Studien, die belegen, dass man, glaube ich, niemand in der Lage ist, eine Nummer zu erinnern, richtig zu erinnern, wenn sie, weiß jetzt nicht mehr genau, mehr als 7 oder 8 Stellen hat, ja. Aber das sind, werden jetzt 9. Also, so wird dann auch wieder versucht, dem Gesetz Genüge zu tun. Dem Gesetz, das die Polizei selber nicht will, das boykottiert wird, und es gibt natürlich 1000 Wege, dieses Gesetz zu umgehen. Niemandsland 91.4 FM. Wie oft habe ich schon auf dich gewartet? Welt nicht so schick. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Thema, das eigentlich Aufschreie provozieren müsste. In der Weltöffentlichkeit, bei allen anständigen Menschen, ist das Thema Folter. Der Philosoph Slavoj Žižek hat in einem längeren Interview auf Dreisat über die Folter gesprochen. Er hat gesagt, Filme über den Terrorismus spiegeln ein immer größer werdendes moralisches Vakuum wider, das für uns zur Normalität geworden ist und das der US-Regierung in ihrem lautlosen Kampf gegen den sogenannten Terror derzeit in die Hände spielt. Hollywoods Gift to American Power, so formuliert es der Philosoph und Psychoanalytiker Slavoj Žižek. Es ist eine Reise in eine Welt menschlicher Abgründe. Der Film Dark Zero Dark Thirty erzählt die Geschichte der Jagd auf Osama Bin Laden. Erst Folter hat zum Versteck des Terrorfürsten geführt. Das ist die Botschaft des Films. Der Film legitimiert Folter als Teil der öffentlichen Debatte, das sagt Slavoj Žižek. Und auch, wenn ich einige Leute damit schockiere, die mich für einen postmodernen Verrückten halten, der Paradoxien liebt, bin ich in dieser Frage klassischer Moralist. Worum geht's in dem Film? Agentin Maya, gespielt von Jessica Chastain, jagt in Zero Dark Thirty wie eine besessene Bin Laden. Dabei ist ihr jedes Mittel recht. Manche Bilder stammen aus einem Spot von Amnesty International. Die Folterszenen aus Zero Dark Thirty dürfen im Fernsehen zum Beispiel nicht gezeigt werden. Rechtfertigt die Regisseurin Catherine Bigelow den Einsatz von Folter? Sie selbst sagt, dass sie mit dem Film keine politischen Ziele verfolge. Für uns war es wichtig, eine wahre Geschichte zu erzählen, die zwar kontrovers, aber eben Teil unserer Geschichte ist, sagt Frau Bigelow. Die Logik ist folgendermaßen, erklärt dazu Slavoj Žižek. Wir zeigen dir die traumatische Wahrheit und wenn dir klar ist, was Folter bedeutet, kannst du auch für Folter sein, ohne dass dir gleich vorgeworfen wird, abgestumpft zu sein. So funktioniert Ideologie. Augenscheinlich erzählst du eine progressive Geschichte, doch die implizite Textur zeugt vom kompletten Gegenteil. Žižek hält Zero Dark Thirty für ein Geschenk von Hollywood an die amerikanische Macht. In Frankfurt am Main trifft die Redaktion von Dreisat den Psychoanalytiker in einer Ausstellung im Filmmuseum über die Geschichte der Oscars. Die Filmindustrie normalisiere zunehmend Folter, so sein Befund, und wir verlieren dadurch unsere Seele. Damit meine ich das, was Hegel als sittliche Substanz bezeichnet hat, so Žižek, eine positive Form des Dogmatismus. Eines der wenigen guten Dinge in unserer Gesellschaft ist, dass wir einfach nicht über Vergewaltigung diskutieren. Ob Vergewaltigung gut oder schlecht ist, braucht nicht zu diskutiert werden. Wir haben die Überzeugung, Vergewaltigung, nein danke. Und wenn jemand mit chauvinistischem Bullshit wie »Sie will es doch auch« kommt, dann steht er sofort als Idiot da. Ich will, dass das auch für Folter gilt. Doch derzeit ist das Gegenteil der Fall. Die exzessive Darstellung von Folter hat Konjunktur. In der Serie Homeland ist die Agentin Carrie, gespielt von Claire Denis, auf Terroristenjagd. Ein Ex-Marine-Offizier soll ihr Informationen über seinen ehemaligen Peiniger liefern. Es wird gefoltert, sogar auf amerikanischem Boden. Folter für ein Massenpublikum am Sonntagabend. Thank you. President of the United States. Auftrag ausgeführt. Am 1. Mai des vergangenen Jahres. Solche Szenen machen Folter nicht nur für rechte Spinner akzeptabel, sondern auch für die liberale Zivilgesellschaft und den Mainstream, sagt Zizek. Als die irakischen Zivilisten in die Gesichter unserer Soldaten blickten, sahen sie Stärke, Freundlichkeit und Wohlwollen. Wenn ich die Mitglieder der amerikanischen Streitkräfte anschaue, dann sehe ich die Besten unseres Landes und ich bin stolz, ihr Oberkommandierender zu sein. Alle wissen natürlich, Nazi, SS, Pfui Teufel. Hätte sie mit dem Gefangenen Folterscherben. Die freundliche Soldatin. Auflockern sollten sie die Iraker vor dem Verhör. Die Tragödie, so Zizek weiter, besteht darin, dass in Filmen wie Zero Dark Thirty Frauen den Männern die Show stehlen. Dafür gibt es eine reale Vorlage. Die Bin Laden-Einheit der CIA war überwiegend mit weiblichen Agenten besetzt. Frauen geben dem Kampf gegen den Terror heute ein neues Antlitz. In Film und Realität. Doch wird dieser Kampf dadurch menschlicher? Diese neuen femininen Heldinnen verkörpern eine Ethik, bei der auf der einen Seite der männliche Job fast besser erledigt wird als von Männern, und das macht Jessica Chastain im Film ziemlich gut, und sie auf der anderen Seite auch ihre sensible Seite zeigen, so Zizek. So sieht heute der perfekte Folterknecht aus. Ein Mann foltert dich wie Dirty Harry mit einem bösen Lachen. Eine Frau weint dazu, führt aber exakt dieselbe Folter aus. Wer hat nicht die Bilder gesehen von den Foltermädchen im Abu Ghraib-Gefängnis, die wirklich fürchterliche Dinge begangen haben? Diese kleinen Mädchen, vor ein paar Monaten vielleicht noch Ladenmädchen in einer amerikanischen Kleinstadt, Oklahoma, North Dakota, und dann plötzlich im Abu Ghraib-Gefängnis von Irak, wo sie die bestialischsten Schweinereien ausübten an wehrlosen Menschen. Nicht nur im Film, auch in der Sprache hat sich etwas verändert. Foltermethoden werden heute als Enhanced Interrogation Techniques bezeichnet, sogenannte erweiterte Verhörmethoden. So maskieren neue Begriffe brutale Gewalt. Auch das erhöht die öffentliche Akzeptanz von Folter. Dieses Ersetzen und sprachliche Betäuben geht einher mit einer erweiterten Brutalität im echten Leben. Es stumpft ab und dient als Vorlage, die dazu führt, dass du den Horror des realen Lebens einfach nicht mehr fühlst. Wenn Folter etwas Alltägliches wird, offenbart das, wie groß das moralische Vakuum ist, in dem wir leben. Demokratische Werte und Kapitalismus driften immer weiter auseinander. Eine Zeitenwende, die Zizek in seinem Buch »Das Jahr der gefährlichen Träume« aufzeigt. Der heutige Kapitalismus kann sich nicht mehr alte bürgerliche Freiheiten wie menschliche Würde und universelle Menschenrechte leisten, so der Philosoph. Wir nähern uns einer Ära, einer neuen Apartheid und Ausgrenzungen an. Wenn wir das System nach seiner Logik weitermachen lassen, werden wir uns zu einer traurigen und autoritären Gesellschaft entwickeln. Das waren Auszüge aus einem Interview, das Herr Slavoj Zizek, der Psychoanalytiker und Philosoph, dem Fernsehsender Dreisat gegeben hat. Befreit aus der Hölle von Abu Ghraib. Lieber den Tod als diese Scham, sagt ein Opfer. Nur wenige Opfer hatten die Kraft, ihre Scham zu überwinden und zu reden. Hashem Mosem wurde aus einem Taxi heraus verhaftet, weil der Fahrer eine nicht registrierte Waffe hatte. Hashem hat sich wiedererkannt auf einem dieser hässlichen Fotos. Richtig verhört hat man ihn nie, sagt er, nur gequält. Sie wollten, dass ich onaniere. Wenn ich aufhörte, haben sie mich geschlagen, immer wieder. Wir hatten die ganze Zeit die Kapuze auf. Dann zogen sie mir die Kapuze ab. Und ich sah, dass mein Freund vor mir kniete. Sein Kopf war in meinem Schoß. Sie mussten bellen, wie Hunde, und auf allen Vieren kriechen. Der Hund gilt im Islam als ein unreines Tier. Hashem Mosem erzählt uns seine Geschichte an einem neutralen Ort. Vor seiner Familie kann er das nicht. Ich möchte den Menschen im Nahen Osten sagen, dass die Praktiken in diesem Gefängnis abscheulich sind und nicht für Amerika stehen. Sie stehen für das Handeln einiger weniger. Wenn es rauskommt, sind es einige wenige, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, wie Folterknechte, Perverse, Attentäter, Neonazis, die ein Attentat begehen. Das sind immer einzelne, isolierte, mit denen man nichts zu tun hat, Schatzmeister einer großen Partei, gehören gar nicht zur Partei, die haben da eigentlich überhaupt nichts zu suchen, die hat man schon vor Jahren eigentlich entlassen, die haben sie aber wieder eingeschlichen und tun so, als wären sie dabei. Das ist eine Methode der Täter, um natürlich jede Verantwortung und jede Schuld für Folter, für Diebstahl, für Raub, für Mord von sich abzuweisen. Töne, die einem bekannt vorkommen. Ja, wenn jetzt in dem Film da eindeutig oder mehr oder weniger klar ist, dass die Folter gerechtfertigt werden soll, bei dieser Bigelow wundert mich das eigentlich nicht. Ne? Also schon bei ihrem letzten Film da über Irak. Über die Minenentschärfungskommandos. Ja, genau. Also da schon damals habe ich gedacht, also so das Thema zu behandeln, das kann man eigentlich nur als glühende nordamerikanische Patriotin. Ja? Also von daher. Und natürlich jetzt generell wird ja die Folter nicht offen zugegeben, aber doch unter der Hand, ja. Das muss eben leider sein, weil es ja gegen Terroristen geht. Ne? Nur das Ding ist, und das kennt man ja, wer sind die Terroristen, ja? Dann wird es langsam ausgeweitet und am Ende wird jeder gefoltert. Ne? Also nicht, wer ist ein Terrorist heutzutage? Schon damals, fällt mir jetzt gerade ein, nachdem jetzt einen neuen Papst haben, der Argentinier ist, ne? Einer der dunklen Flecken auf seiner Geschichte ist ja, dass er zwei Jesuiten, deren Chef er war praktisch damals, ausgeliefert hat an die Militärdiktatur, beziehungsweise denen die Protektion zurückgezogen hat, also gesagt hat, die gehören nicht mehr zu uns. Was haben die gemacht? Das waren Terroristen. Warum? Weil sie im Armenviertel gearbeitet haben und gewohnt haben und sich mit den Armen identifiziert haben. Ne? Konsequenz, sie werden entführt von der Militärdiktatur und fünf Monate lang gefoltert. Ne? Und dann wieder freigelassen. Ne? Einer der dunklen Flecken bei unserem Papst hier. Ja. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, der andere dunkle Fleck ist die Entführung von Babys und Neugeborenen in den Knästen, in den Folterknästen Argentiniens, wo er von Müttern der Plaza de Mayo direkt angeklagt wird als Mitverantwortlicher für Entführungen von Babys während der Militärdiktatur. Das sollte man auch noch sagen. Dieser heilige Mann ist nun Oberhaupt und hat angeblich eine Verbindung zu Gott. Schöner Schlamassel. Bis vor kurzem hieß er noch Francisco Bergoglio. Ne? Und jetzt als Papst heißt er Francisco nur noch. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, warum, wie kommt er auf den Namen? Ne? Eine andere Interpretation wäre ja zum Beispiel Franco, der Generalissimo von Gottes Gnaden, der hieß ja auch Francisco. Ne? Vielleicht wollte er da drauf anspielen oder auf Franziskus von Assisi, der ja so ein guter Mensch war, der Begründer des Franziskanerordens. Naja. Wer weiß. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Jedenfalls, wir haben Gott sei Dank mit diesem Mann nichts zu tun. Wir sind nicht seine Untertanen, wir sind nicht seine Sektenanhänger. Wir können nur kritisch kommentieren, was diese Leute dem Rest der Menschheit antun, was sie mit unserem Geld machen, was sie mit den Idealen einer Jugend machen, die vielleicht glauben an das, was diese Herrschaften da aus ihren Palästen heraus predigen. Hast du das gestern vielleicht gesehen im Fernsehen, wo er fast hingefallen wäre? Nee, habe ich nicht gesehen. Ne? Das war lustig. Da steht er von seinem Thron auf, schon so papstmäßig weiß gekleidet. Und jetzt dieser Thron, der ist ja leicht erhöht. Das sind zwei oder drei so Stufen, bis man da oben sitzen kann. Dann steht er dann auf und will die zwei oder drei Treppchen runtergehen und kommt ins Stolpern und fällt also fast auf die Schnauze. Ne? Das kommt davon, den Stolpereffekt. Das kommt davon, wenn man lange Röcke trägt und keine Hosen. Ne? Ja. Aber gut, jedenfalls, was kann man von ihm erwarten? Also in Argentinien selber gibt es allerdings, muss man sagen, gegensätzliche Meinungen, die sagen, der hat sich dafür eingesetzt, dass die dann wieder freigelassen wurden und so. Aber sehr gespalten, die argentinische Gesellschaft in Bezug auf diesen Mann, ja, und als Person, was er da von sich gegeben hat, natürlich wie immer gegen die Möglichkeit, dass Homosexuelle heiraten, gegen das Recht auf Abtreibung, gegen das Recht auf Empfängnisverhütungsmittel und also da vertritt er eben die Linie der Kirche seit ewiger Zeit, ja. Und jetzt mal sehen, ne? Früher hieß es ja Dios es Argentino und Messi ist ja auch Argentinier, El Rey del Fútbol, und jetzt haben wir noch einen Argentinier als Papst, mal sehen, was das Neues bringt. Die Presse war ja voller Fotos, Messi als Papst verkleidet. In Sport hatten die eine ganze Sonderseite nur mit Messi als Papstfotos. Da sah man Messi, er schreitet aus dem Vatikanpalast, Messi mit Sotane, Messi mit Kreuz. Messi segnet das Volk. Aber noch zu dieser Geschichte. Also im Grunde ist uns völlig egal, was die da machen. Ja. Das interessiert uns nicht, was diese Sekte da für Shows abzieht. Aber das eigentliche Erschreckende für mich ist dann, wenn ich den Petersplatz in Rom rammelvoll sehe von Leuten und begeisterten Massen, die Fähnchen schwenken. Also da ist ein Gekreische und eine Ekstase wie beim Konzert von Justin Bieber, ne? Wenn da so, ja, Gott ist ein Popstar. Ja. Wahnsinn. Die deutsche Rockgruppe OMF hat ja darüber ein Spottlied gemacht, das in Bayern nicht in den Radiosendern gespielt wurde. Gott ist ein Popstar. Gut, die Uhr, die Studio-Uhr, die ist jetzt auf 11. Wir werden gleich mit dem Katastrophenblock kommen. Vielleicht vorher noch ein Lied, ein Vorschlag von Knarf Rellem. Wir sollen alle die so viel kritisieren, die immer nur dagegen sind, die sollen sich mal auch was ausdenken. Wir könnten zum Beispiel einen Gegenpapst ausrufen. Was hältst du davon, Werner? Oder Messi als Gegenpapst ausrufen. Eine Gegenpäpstin vielleicht. Eine Gegenpäpstin. Die gab's schon. Die gab's, ja, in Berlin. Ja. Auf Schwulendemos gab es große Wagen mit Gegenpäpstin. Jo. Und dann kommt ein rosa oder lila Rauch raus aus dem Kamin, wenn man die will. Ja. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Nein, nein, nein, nein, nein. Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Samstags, 16. März 2013, die Katastrophen und kommentierten und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Stümperei oder Vorsatz? Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss förderte die Befragung sächsischer Fahnder ungewöhnliche Methoden zutage. Viel haben sich die Obleute im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Komplex des nationalsozialistischen Untergrundes NSU schon anhören müssen. Geheimdienstchefs, die außer ihrem Namen scheinbar das gesamte Erinnerungsvermögen verloren haben. Polizisten, die Verdächtige davonspazieren ließen. Doch was das Gremium am Donnerstag geboten bekam, stellte dies noch in den Schatten. Der Ausschuss hatte sich in seiner 59. Sitzung die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden des Bundeslandes Thüringen, aus dem die drei mutmaßlichen NSU-Gründer und Mörder stammen, und den sächsischen Dienststellen vorgenommen. In Sachsen war die Gruppierung jahrelang abgetaucht. Bereits vor dem Auffliegen der Terrorzelle, als Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe nur wegen 1998 begangener Bombendelikte gesucht wurden, wiesen bereits viele Spuren in den südöstlichen Freistaat. Nach Chemnitz beispielsweise. Dort lebten die Neofaschisten Kai Seidel und seine Freundin Mandy Struck. Letztere stellte Beate Zschäpe ihre Ausweispapiere zur Verfügung, wie man heute weiß. Seidel war schon vor Jahren als mögliche Kontaktperson Uwe Böhnhardts im Visier der Fahnder. Hauptkommissar Carsten Külbel, der Leiter des mobilen Einsatzkommandos MEK Chemnitz, hatte mehrfach mit Seidel zu tun. Am Donnerstag berichtete der Fahnder, dass seine Einheit auf Ersuchen der Kollegen der Thüringer Zivilfahndung auf den rechten Aktivisten angesetzt worden sei. Dreimal rückten Kübels Beamte aus, um herauszufinden, ob sich Seidel mit Böhnhardt trifft. Das Ergebnis war jedes Mal negativ. Die Akten aus Sachsen sind, wenig verwunderlich, natürlich längst vernichtet. Allerdings lagerten in Thüringen noch Bestände mit Hilfe des Materials, das unterdessen dem Ausschuss vorliegt, konnte sich Kübel an einen merkwürdigen Einsatz erinnern, der vor über 12 Jahren stattfand. Am 23. Oktober des Jahres 2000 sollte seine Einheit eine Kurzzeitobservation der Wohnung Mandy Strucks vornehmen. Hier hielt sich zu diesem Zeitpunkt Kai Seidel auf. Gegen Mittag musste Kübel die Maßnahme jedoch unterbrechen, auf Weisung der Thüringer Zivilfahnder, die selbst mit dem Verdächtigen sprechen wollten, so hieß das. Nach 2 Stunden Pause setzten sie ihre Observation fort. Seidel benahm sich auf einmal merkwürdig. Mit seinem Mazda fuhr er von Strucks Wohnung zu einem Münzfernsprecher. Die Wohnung soll über einen Festnetzanschluss verfügt haben, doch Seidel wollte offenbar anonym telefonieren. Anschließend machte sich der Neonazi auf den Weg zu seiner Privatwohnung. Im Observationsprotokoll des MEK heißt es, Seidel verließ gegen 14.51 Uhr mit einem ca. 50 x 50 cm großen Pappkarton das Haus, begab sich zu einem Garagenkomplex, trug einen Fassgrill in den Hofbereich und verbrannte ca. 20 bis 25 Minuten lang etwas. Ja, seit über 20 Jahren ist Kübel im Polizeidienst. Im Jahr 2000 bekam er die Leitung des MEK übertragen. Ein erfahrener Ermittler mit einem eingespielten professionellen Team. Eine Unterbrechung einer laufenden Observationsmaßnahme, das sei ein einmaliger Vorfall in meiner Laufbahn gewesen, sagte er. Auf die Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Sebastian Edati von der SPD, ob ihm das Ansinnen der Thüringer Zielfahndung nicht merkwürdig und das anschließende Verhalten Seidels nicht ungewöhnlich vorgekommen sei, blockte Kübel ab. Da kann man sich sicher viele Variationen zusammenreimen. Über den Inhalt des Gesprächs mit Seidel hätten ihm die Thüringer Zielfahnder damals nichts mitgeteilt. Hier konnten am Donnerstag die Akten helfen. Sven Wunderlich, der Leiter der Thüringer Zielfahndung, wollte mit Seidel reden, um den möglichen Aufenthaltsort Uwe Bönhardt selbst herauszufinden. Gemeinsam fuhren sie zu Seidels Privatwohnung. Es hätte der Verdacht bestanden, dass sich Bönhardt dort aufhalten könnte. Allerdings stand die Wohnung leer, sodass Wunderlich den Neonazi wieder zu Strucks Wohnung fuhr. Seidel, nun gewarnt, reagierte umgehend und zeigte erhöhten Telefonierbedarf. Anschließend verbrannte der Chemnitzer die Dokumente auf dem Grill. Eindeutig, Neonazis werden von der Polizei bzw. von einem Teil der Polizei gewarnt und können dann Beweise verbrennen und vernichten. Ein unglaublicher Vorgang, geschehen im Zusammenhang mit den Neonazimorden an neun ausländischen Mitbürgern und an einer Polizistin in Deutschland durch die Neonazi-Terrorgruppe NSU. Das hat Tradition in Deutschland. Der Spiegel berichtet eine Geschichte, die vielleicht gerüchteweise bekannt war, aber nie so deutlich dokumentiert war. Ehemalige Angehörige des Sicherheitsdienstes SD, des Geheimdienstes der SS, bildeten in den frühen 60er Jahren ein Netzwerk, das Verbindungen zu den Geheimdiensten der Bundesrepublik unterhielt und an Sprengstoffanschlägen in Südtirol beteiligt gewesen sein soll. Das geht aus einem streng geheimen Vermerk hervor, den die Bundesregierung jetzt freigab. Dem Vermerk zufolge informierte die Spitze des Bundesnachrichtendienstes bei einer Tagung 1963 Beamte des Kanzleramts über die regelmäßigen Zusammenkünfte ehemaliger SD-Leute. Diese bildeten einen internen Nachrichtendienst, an dem Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes mit SS-Vergangenheit teilnahmen. Zudem gäbe es Querverbindungen zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Werfen wir einen Blick in den Spiegel von dieser Woche. Da geht es um die sogenannte Energiewende in Deutschland. Monokulturen aus Mais, Windparks in Schutzgebieten, Kahlschlag in den Wäldern. Naturschützer warnen vor den ökologischen Kosten der überhasteten Energiewende. Doch selbst bei den Grünen finden sie kaum Gehör. Es hat sich etwas verändert im Energiewendeland Deutschland. Das überstürzte Abschied nehmen von der Atomenergie hat die politischen Fronten verschoben. Alte Koalitionen sind zerbrochen und neue haben sich gebildet. Da mutieren die Grünen plötzlich zu Anhängern einer beispiellosen Industrialisierung ganzer Landstriche, während konservative Unionsanhänger für mehr Naturschutz demonstrieren. Angela Merkels Energiepolitik hat einen tiefen Keil in die Umweltbewegung getrieben, die mit dem Erfolg der erneuerbaren Energien einen ihrer größten Siege gefeiert hat und nun tief verunsichert ist von den Folgen, die dieser Umbau überall im Land zeigt. Nicht nur Wälder werden abgeholzt, Wiesen und Felder verwandeln sich in einen Ozean aus Energiemais, der sich bis hinter den Horizont erstreckt. Es sind die Gärreste von Biogasanlagen, die von den Bauern auf kaum getaute Äcker gespritzt werden. Und es ist die Industrialisierung ganzer Landstriche durch riesige Solarkraftwerke, immer neue Windräder und gewaltige Stromautobahnen, die das Land bald von Norden nach Süden durchziehen werden. Dann natürlich hart diskutiert, viel diskutiert, nicht nur diese Woche und nicht nur im Zusammenhang mit der Schweizer Volksabstimmung über die Top-Gehälter der Banker und Hedgefondsmanager. Die Frage ist, welches Gehalt ist angemessen? Nach der Schweizer Volksabstimmung wollen auch deutsche Politiker die Bezüge der Unternehmenslenker und Banker gesetzlich regeln. Ungerechtigkeit hat viele Gesichter, schreibt der Spiegel dazu. Ein VW-Vorstand fand es vor kurzem ungerecht, dass er nur 6 Millionen Euro verdient. Nur 6 Millionen. Ja, Sie haben richtig gehört. Er findet das ungerecht. Seine Kollegen und er hatten 2011 zwischen 7,2 und 8,1 Millionen bekommen. 2012 lief es noch besser für Europas größten Autokonzern. Umsatz, Absatz und Gewinn stiegen auf Rekordwerte. Das Einkommen der Manager hätte, ihren Verträgen zufolge, ebenfalls steigen müssen. Stattdessen erhalten sie rund 20% weniger. Ungerecht. Nur 6 Millionen. Schweinerei. Der Mann muss kämpfen für sein Recht. Das Thema sorgte europaweit für Debatten. In Brüssel hatte die Europäische Union beschlossen, dass der Bonus für Banker von 2014 an nur noch maximal das Doppelte des Grundgehalts betragen darf. In der Schweiz hatte die Volksinitiative gegen die Abzockerei eine Zweidrittelmehrheit für ihre Forderungen erhalten. Dass künftig nicht mehr die Verwaltungsräte der Unternehmen die Managervergütungen festlegen dürfen, sondern die Aktionäre. Und in Berlin präsentierte sich sogar der FDP-Fraktionsvorsitzende Rainer Brüderle als Kämpfer gegen überhöhte Vorstandsgehälter. Die Schweizer Lösung, sagte Brüderle, sei FDP pur. Gerade der, haha. Gut, die klemmen sich gerne an solche Themen ran. Ein paar Zahlen, wie das eigentlich aussieht mit der Ungerechtigkeit. Große und kleine Angestellte, Veränderungen bei den Gehältern im Vergleich zu 2000 %. Das durchschnittliche Vorstandsgehalt, die durchschnittliche Vorstandsvergütung der DAX 30 Unternehmen beträgt 2,6 Millionen Euro 2011. Das ist die Zahl von 2011. Diese Leute haben in der letzten Dekade ihre Bezüge um 54,6% steigern können. Das Gehalt eines durchschnittlichen kleinen Vollzeitbeschäftigten dagegen ist insgesamt um einiges gesunken bzw. ist nicht mit der realen Entwicklung hinterhergekommen. Nur 6% beträgt die Zunahme der letzten Dekade bei den normalen Arbeitnehmern, wenn sie auf ihren Gehaltsstreifen blicken. Wenn man da die Inflation abzieht, sind sie sogar im Miesen. Nun haben alle Parteien was zu dieser Sache gesagt. Viele klemmen sich natürlich ran und beklatschen und begrüßen das. Gucken wir mal, wie es aussieht. 80 Millionen Euro Bonus hatte die Deutsche Bank ihrem Geldmarkthändler Christian Bittner allein für das Jahr 2008 zugesagt. Achtung! 80 Millionen Euro für eine Person. Ein Mann, der noch nicht einmal Mitglied des Vorstands war und inzwischen im Verdacht steht, den Referenzzins LIBOR manipuliert zu haben. 59 Millionen wollte der Schweizer Pharmakonzern Novartis seinem Ex-Chef Daniel Vassella nach dessen Dienstende dafür zahlen, dass er in den kommenden 6 Jahren nicht zur Konkurrenz wechselt. Und so weiter. Ich werde das nicht alles zitieren. Der Spiegel ist voll von solchen absurden, unglaublichen, obszönen Zahlen, die da den Managern gezahlt werden, wenn sie dies und das nicht machen, wenn sie nicht hin und her reisen, wenn sie morgens eine halbe Stunde früher ins Büro kommen, bekommen sie noch einen Bonus von 1 Million. Und solche Geschichten, die sind das tägliche Brot dieser absoluten reichen Herrenkaste, dieser Herrenmenschenkaste, die uns mit ihren Finanzprodukten regieren. Die Frage ist nun, was ist die Grenze? Wie viel dürfen die verdienen? Es gibt ja ein paar Zahlen, die lese ich auch noch kurz vor. Da haben wir einen Herrn Dieter Zetschke, der ist von Daimler und der kriegt 8,2 Millionen. Einfach nur an Grundgehalt. Was der sonst noch kriegt, wollen wir gar nicht hier aufführen. Peter Löscher von Siemens, 7,9 Millionen. Ein gewisser Martin Winterkorn von Volkswagen, der kriegt 14,5 Millionen, guckt aber säuerminisch ins Publikum, der guckt, als hätte man ihm gerade die goldene Uhr gestohlen. Dann Herbert Heiner, der lächelt allerdings von Adidas, 2,7 Millionen, bescheidenes Kerlchen, das ist nicht viel, 2,7 Millionen ist fast schon eine Beleidigung. Dann Wolfgang Reitzle von der Firma Linde, 6,9 Millionen, nicht schlecht, auch der guckt nicht gerade glücklich, der ist also sehr besorgt, dass es nicht mehr wird. Wie sieht es unten in der Gesellschaft aus? Die Bundesregierung hat den Armutsbericht veröffentlicht und der ist natürlich geschönt, wie wir wissen, aber trotz Schönung sieht es überhaupt nicht gut aus. Die Frage ist, was dürfen die da oben kriegen? Was dürfen die da oben sich nehmen? Wie viel lassen wir zu, dass sie sich nehmen? Es gibt eine unsichtbare Grenze, schreibt der Spiegel. Wird sie überschritten, ist die Kluft zwischen denen, die da oben und denen, die da unten leben, zu groß. Ist der soziale Friede gefährdet? Hinweise darauf, dass diese Kluft in Deutschland bedenklich groß ist, lieferte vergangene Woche der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Viele können von dem, was sie in einem Vollzeitjob verdienen, nicht leben. Also, Getting Poor by Working, eine amerikanische Methode, die man früher so oft belächelt hat hier in Europa. Arbeitende Menschen kommen nicht bis zum Monatsende mit ihrem Lohn, verschulden sich, werden arm durch Arbeit. Fast jeder vierte Beschäftigte erhält weniger als 9,15 Euro in der Stunde, hochgerechnet rund 19.000 Euro im Jahr. Das ist weniger als ein 700stel vom Gehalt des VW-Chefs. Bedenklich ist nicht allein das Ausmaß an Ungleichheit, sondern dass sich diese Entwicklung weiter verschärft. Die durchschnittlichen Tarifgehälter der abhängig Beschäftigten steigen seit dem Jahr 2000 um 6,1%. Die Gehälter der Vorstände in DAX-Konzernen dagegen um fast 55%. Und werfen wir einen kurzen Blick nach Spanien. Wie sieht's da aus? Ne? Da diese Lohnsenkung ist natürlich das, was auch noch stattfindet, außer der Arbeitslosigkeit oder den Zwangsräumungen, von denen du vorher geredet hast, ne? 400.000 Zwangsräumungen in 3 Jahren. Ne? Und zu diesem Thema da, dass auch die, die noch Brot und Arbeit haben, dass auch die jedes Mal weniger verdienen. Ganz ausgeprägt zeigt sich das hier in Spanien bei den Beamten, wo also jetzt auch nochmal wieder, nachdem das schon vor 2 Jahren schon angefangen hat, die Gehaltsverzichte üben sollen. Und auch auf den anderen Ebenen gibt's genauso weiter, Gesundheitswesen und Erziehungswesen. Hier in Katalonien haben sie jetzt nochmal gekürzt bei den Schulen. Und hier haben wir ja diese nationalistische Regierungskoalition zwischen der Convergencia und ERC, diese republikanische Linke nennen die sich. Aber Nationalisten und natürlich, wo wird gekürzt? Bei den öffentlichen Schulen, obwohl die ERC gesagt hatte, da machen wir nicht mit, jetzt machen sie natürlich mit. Und bei einer Sache haben sie allerdings nicht mitgemacht, was die CIU auch haben wollte. Also umgekehrt, die ERG wollte, dass auch bei diesen Elite-Schulen gekürzt wird. Und da hat aber dann die Convergencia wieder nicht mitgemacht, also die Subventionen kriegen vom Staat oder von der Generalitat. Ja gut, was machen die dann? Dann tun sie sich wieder mit der PP zusammen, mit der rechten Partei, die in Madrid natürlich viel stärker ist als hier. Und dann kriegen sie das mit denen zusammen durch, dass die nicht gekürzt werden, diese Elite-Schulen. Ja. Also nur ein weiteres Beispiel dafür, dass eben die Regierungen da sind für die Reichen. Ne. Da haben wir ja, glaube ich, schon gesagt, dass ich nur die Zahl der Reichen verdoppelt hat, nur hier in Katalonien von 300.000 auf über 600.000. Für die Leute regieren die und nicht für uns. Also nur ein Beispiel. Andere Beispiele sind diese Bankgeschichten, ja, wo sie den alten Leuten ihre Ersparnisse wirklich rauben, ne, oder die Hilflosigkeiten, der jeder Bürger ausgeliefert ist gegenüber den, weiß ich, diesen Telekommunikationsfirmen, Telefongesellschaften oder die Energie- und Gasgesellschaften, was die sich erlauben gegenüber den Benutzern, ja, dieser Missbrauch, das könnte man, wenn man wollte, durch ganz einfache, schnelle Gesetzesänderungen in den Griff kriegen. Ja. Aber darauf wird verzichtet, da interveniert der Staat nicht. Ja, das ist Sache des freien Marktes. Ja. Und so sieht es aus. Ja. Genau das. Eine außenpolitische Meldung. Der Krieg wird immer weiter verschärft. Der Krieg gegen Syriens Regierung und gegen einen großen Teil des syrischen Volkes. Offenbar schon seit rund 3 Monaten, so berichtet der Spiegel, beteiligen sich Amerikaner insgeheim, heißt es da, an der Ausbildung syrischer Rebellen in Jordanien. Rebellen nennen die Amerikaner das, Terroristen nennt das die syrische Regierung. Wir hatten vorhin gesagt, was jeder als Terrorist definiert. Wie mehrere Teilnehmer und Organisatoren dieses Trainings berichten, hätten bereits 2000 Männer eine Ausbildung erhalten. Die Kämpfer würden vor allem im Gebrauch moderner Panzerabwehrwaffen geschult, damit sie die Übermacht der syrischen Armeepanzer brechen können. Einige der amerikanischen Ausbilder seien uniformiert. Es sei aber unklar, ob sie für private Söldnerfirmen arbeiten oder im Auftrag der Obama-Regierung. Künftig sollen angeblich jeweils 600 Rebellen der Freien Syrischen Armee, die haben sich schon getauft, FSA, in zwei Camps im Osten und im Süden des Landes für je anderthalb Monate ausgebildet werden. Dafür kooperierten jordanische Geheimdienstler, vor allem mit drei syrischen Rebellenkommandeuren, die in der Region um Daraa das Sagen hätten. Aus etwa einem Dutzend Einheiten mit insgesamt mehr als 10.000 Kämpfern solle Tahawli al-Danujabor, die Einheit des Südens, geformt werden, unter Ausschluss von Islamisten wie der sogenannten Nusra-Brigade. Die kochen da ganz schön was zusammen, um eben den Waffenmarkt und den Kriegsmarkt weiter am Leben zu halten und eine ganze Region in einen gefährlichen Strudel aus Krieg, Terror, Bomben, Waffenhandel mit den dazu gehörenden hässlichen Begleiterscheinungen wie Folter, Mord, Vergewaltigung, Plünderung am Leben zu halten. Grund für das jordanische Engagement: Wer erinnert sich nicht an Jordanien, dieser kleine König, der sich da immer große, einen halben Meter größere Frauen als er nimmt, um seine Familie aufzurassen, um die praktisch größer zu machen. Dieser kleine König ist da ganz schön drin verwickelt. Er ist einer der Organisatoren. Man sagt, er hätte Angst vor den Radikalen. Die jordanischen Sicherheitsdienste wollen verhindern, dass Salafisten aus dem eigenen Land nach Syrien gehen und nach ihrer Rückkehr Unruhe in Jordanien schüren. Was auch immer da gekocht wird, es sieht nicht gut aus für die Menschen, die da leben müssen, für die Menschen, die sich diesem schmutzigen Krieg leider ausgesetzt sehen. Es gibt schon Millionen Flüchtlinge, die über die syrische Grenze irgendwo hinfliegen müssen. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der großen Presseorgane. Da ist erstmal Spiegel Online. Die Topmeldung von heute, vom heutigen Samstag, ist: Zypernrettung, die Zypernrettung. Wie retten die Zypern? Das ist ganz einfach. Die haben sich Folgendes ausgedacht: Wer ein Konto in Zypern hat, wird jetzt Zypernretter. So einfach ist das. Erstmals werden Bankkunden im großen Stil zur Rettung eines Euro-Krisenlandes gezwungen. Bis zu 10% der Einlagen werden nämlich eingefroren. Das sieht die Einigung von Brüssel vor. Ja, also kriegen ihr Geld eingefroren. Die dort Geld haben auf irgendwelchen Bankkonten in Zypern, also ab einem bestimmten Betrag, weiß jetzt nicht mehr wie viel, müssen die dann in Zukunft 9,9% an den Staat abführen. Interessanterweise ist ein Viertel von allen diesen Bankkonten sind Russen. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso sind da so viele Russen in Zypern? Ja, also Mafia-Gelder, die da angelegt sind in Zypern, und die restlichen, die dort sehr hohe Einlagen haben bei den Banken, das sind dann eben Griechen zum Beispiel oder andere Leute, die das Geld aus Spanien rausgeschafft haben und unter anderem dort angelegt haben. Jetzt wollen wir sehen, ob das durchgeht, ob die den tatsächlich an Karren fahren. Was mir auch auffällt ist, wenn man von russischem Geld redet, kommt automatisch immer das Wort Mafia-Geld. Aber wenn man von deutschem, spanischem, griechischem Geld spricht, italienischem Geld, fällt eigentlich nie der Begriff, da ist Mafia-Geld angelegt. Auf den Cayman-Inseln, in Gibraltar, in Liechtenstein. In der Schweiz. Ja, in der Schweiz, das ist kein Mafia-Geld. Mafia sind also Russen und, naja, gut, die Mafia selber. Okay. Wer sich in Zukunft auch... Oder Messi. Hat der Mafia-Geld irgendwo angelegt? Wo hat Messi sein Geld angelegt? Seine Millionen. Nee, Messi hat's verdient. Hat er in Zypern angelegt? Ja, aber wer sich jetzt auch in Zukunft dann Gedanken machen muss, wo er sein Geld anlegt, ist dann Sarkozy. Der überlegt sich jetzt angeblich zurück in die Politik, weil dieser Hollande ja nichts zustande bringt, oder eben doch zur Privatwirtschaft oder zur Privatfinanzwirtschaft und ist also ziemlich sicher, dass er wohin geht, um zu arbeiten, in Anführungszeichen, für so einen Immobilienberatungsfonds oder was? Genau. Ich habe nur so getippt. In Katar. Möglicherweise geht er jetzt dahin. Oh Gott. Gut. Da soll er hingehen, vielleicht wird ihm da die Bibel oder das Kreuzkettchen vom Hals gerissen, weil es ist da verboten, ne? Gut. Nächste Meldung. Chavez, letzte Ruhestätte. Der Kommandant wird nun wahrscheinlich doch nicht einbalsamiert. Der Herzenswunsch vieler Landsleute geht nicht in Erfüllung. Venezuelas verstorbener Präsident Hugo Chavez wird doch nicht einbalsamiert. Dazu hätte der Leichnam nämlich für viele Monate nach Russland gebracht werden müssen. Da gibt es Einbalsamierungsexperten und das will man dem nicht antun, beziehungsweise seine Angehörigen nicht. Dann gab es ein Geheimtreffen. Seehofer und Merkel einigen sich auf Mütterrente. CDU und CSU haben ihren Streit um die Mütterrente offenbar beigelegt. Auch die Lebensleistungsrente soll kommen. Allerdings wird die Rentenerhöhung vor der Bundestagswahl nicht mehr beschlossen, sondern nur ins gemeinsame Wahlprogramm geschrieben. Der Grund natürlich, wie immer, die FDP. Dann gibt es den Mord an Vierjährigen. US-Gericht kassiert Todesurteil gegen gebürtige Berlinerin. Wurde eine in Berlin geborene Frau in den USA zu Unrecht zum Tode verurteilt? Ein Berufungsgericht in San Francisco sieht das so und hat das Urteil gegen die 49-Jährige aufgehoben. Nach 22 Jahren in der Todeszelle kann sie nun auf ihre Freilassung hoffen. Das sind Geschichten, die die große Nation USA schreibt. Dann Vorsicht vor den Goldbullen. Preis für Edelmetall. Wenn es um Gold geht, verlieren Investoren jede Gelassenheit. Sie kritisieren die Edelmetall-Pessimisten, stricken an Verschwörungstheorien, aber haben sie auch recht. Gut, das ist was für die Reichen. Das ist eine Meldung für die Reichen hier auf der Spiegel-Homepage. Regen in Melbourne, Qualifying abgebrochen. Regen. Das erste Qualifying, also früher hieß das Qualifikationsrennen, Qualifying der neuen Formel 1 Saison in Australien wurde zum Härtetest für Piloten und Bolden. Die Rennkommissare brachen nach dem ersten Durchgang ab. Am Sonntag soll der Rest nachgeholt werden. Jo. Dann werfen wir mal einen Blick auf die neue Welt. Da hatten wir vorhin gesagt, wegschauen auf Befehl, dass Geheimdienst und Polizei da ordentlich verwickelt sind in den Sumpf um die NSU-Terroristen in Deutschland, die Mörder. Hinrichtung in Brooklyn. Polizei schießt 11 Mal auf einen 16-jährigen Afroamerikaner. 7 Schüsse treffen, 3 davon in den Rücken. Auch Geschichten vom täglichen Sterben in den USA. Lieber Hugo Chavez, das hatten wir gerade gesagt. Ein Kommentar hier auf der Junge Welt-Seite. Die sind natürlich Chavez-Anhänger. Da schreibt Mumia Abu Jamal, das ist der ebenfalls in der Todeszelle sitzende, wegen Polizistenmords verurteilte US-Dissident. Der sagt über Hugo Chavez, dass der verstorbene Präsident in Venezuela Millionen Menschen ihre Würde zurückgegeben hat. Dann gibt es eine neue Studie zum Thema Irakkrieg. Da gibt es laut dieser Studie 120.000 Tote. Im Zuge des Irakkrieges sind in einer Studie zufolge mindestens 120.000 Menschen getötet worden. Zwischen dem Beginn des Krieges 2003 und dem Rückzug der USA aus dem Irak 2011 habe es mindestens 116.000 zivile Opfer gegeben. Das schrieben 2 US-Wissenschaftler in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Wissenschaftszeitung The Lancet. Zudem seien mehr als 4.800 ausländische Soldaten in dem Konflikt getötet worden. Viele irakische Zivilisten wurden verletzt oder erkrankten, weil die Gesundheitsinfrastruktur des Landes geschädigt wurde. Rund 5 Millionen Menschen wurden vertrieben. So die Autoren Barry Levy von der Tufts University in Boston und Victor Seidel vom Albert Einstein College für Medizin in New York. Mehr als 31.000 Angehörige der US-Streitkräfte seien verletzt worden. Die Kosten des Krieges schätzen die Wissenschaftler unter Berufung auf andere Studien, Regierungsberichte internationaler Organisationen und Medien auf bislang $810 Milliarden. Das sind 625 Milliarden Euro. Diese Rechnung ist natürlich für die einen Kosten des Krieges, aber man darf nicht vergessen, für viele andere ist das Gewinn. Und wie hat Bertolt Brecht einmal gesagt, wenn auch nur ein einziger an einem Krieg gewinnen kann, dann wird es Krieg geben. Ein Brecht-Zitat. Jo, die junge Welt, immer kritisch und immer, wie soll man sagen, in den Hintergründen und Ereignissen auch bohrend und auch aus einer linken kritischen Sicht. Der Spiegel, teils natürlich immer, Die Taz werden wir jetzt mal kurz anklicken. Mal gucken, was die heute auf ihrer Homepage bringen. Argentinische Erde, der Papst und die Falklandinseln, die Briten als Besatzer. Premier Cameron bezeichnete entsprechende Äußerungen des Papstes als falsch. Die Inselkatholiken fordern Franziskus zum Besuch auf. Da gibt es also Stunk von dieser Seite, Inselkatholiken der Falklands. Die haben natürlich erst letzte Woche ein sogenanntes, ja, ihr Referendum durchgehalten. Mit britischen Fahnen und patriotischen Hütchen sind die da durch die Falklandswiesen gestolpert und haben die Fähnchen geschwenkt und haben gesagt, wir gehören zu Britain, wir gehören zum Cameron. Haut ab, ihr Argentinier, ihr kriegt uns nicht. Dann schnell das Konto räumen, Schock auf Zypern, private Geldanleger sollen für die Zypern-Rettung bluten, die Schutzgarantie für Einlagen unter 100.000 Euro gilt nicht mehr. Dann lass den Hass raus, für Menschen mit wenig Liebe, aber viel Hass, gibt es jetzt endlich die richtige App mit Hater Express Yourself, kann man sich einmal auskotzen. Da können also junge Leute auf ihre Mobiltelefone diese Apps runterladen und dann irgendwie ins Telefon brüllen oder irgendwas. Ich weiß nicht, das interessiert uns nicht, wir werden da nicht weiter reinbohren. Dann geht's um die Leipziger Buchmesse. Schmelzende Umsätze natürlich in der Buchbranche, die haben wir zu beklagen. Dazu schreibt die Taz, ohne Moos nichts los, auch in Leipzig trauert die Branche den goldenen Zeiten hinterher und dabei wollen die Dinosaurier doch keine sein. Der Buchhandel ist nicht gut drauf, zwar gehört Jammern notorisch zum Geschäftemachen dazu, doch seit 2-3 Jahren hat sich das Geraune über Krise und Umbruch verfestigt, die Umsätze im, wie es so schön heißt, stationären Buchhandel sinken, der Marktanteil des Online-Buchhandels hingegen steigt und liegt nun bei fast 20%. Einen guten Teil dieses Umsatzes tätigt ein weltweit agierender Konzern Amazon. Wer heute die als Dinosaurier belächelt, sagt Gottfried Honnefelder, die vor einer Monopolisierung der Buchkultur durch große Online-Anbieter warnen, denkt nicht weit genug. Honnefelder, 1946 geboren, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, gilt als Dinosaurier der Branche. Doch wer mag es ihm verdenken, dass er nicht zu einer aussterbenden Art zählen will? Sieht also nicht gut aus für die Buchhändler. Die Bücher werden einfach weniger gekauft. Das ist so. Ich bin natürlich Bücherkäufer und betrauere das natürlich auch, dass die Leute weniger Bücher kaufen, aber ob die Leute weniger lesen, ist noch nicht gesagt, weil die Leute lesen natürlich auf ihren E-Books und das ist auch nicht schlecht. Vielleicht werden wir irgendwann gar nicht mehr darum rumkommen, ein E-Book zu kaufen, ich weiß es nicht. Mit dem Mobiltelefon habe ich ja auch jahrelang gewartet und es hinausgezögert. Dann kam der Moment, wo es nicht mehr ohne ging. Mit dem E-Book wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Hast du schon eins? Du bist ja ein roter Khmer. Noch weniger natürlich. Ich warte da auch jetzt noch mit diesen E-Books, weil irgendwann kommt mal der Moment, wo alles, was wir wissen, dann nicht mehr aus Büchern kommt, sondern das kriegen wir dann direkt ins Gehirn gespritzt. Und dann brauchst du überhaupt nichts mehr zu lesen. Aber wo du sagst, dir Dinosaurier, fällt mir noch was anderes ein zur Prähistorie. Da gibt's in Südcarolina einen Menschen, der heißt Albert Perry, ein Afroamerikaner. Und der wollte irgendwie rauskriegen, was über seine Familie, Vorgeschichte und so. Und dann hat er oder seine Familie beantragt, wie sagt man auf Deutsch, DNA, ADN? So eine DNA heißt das doch. Was? Weißt du, die Personalausweis oder was? Nein, ADN, weißt du, die Gene werden da analysiert. Ach so, den genetischen Code. Ja, also die Proben, die die Polizei macht, auch zum Beispiel, um jemanden zu identifizieren. Ja, ja. Also jedenfalls wurde dann sein Y-Chromosom analysiert und dann hat man festgestellt, dass er ein Chromosom hat, das älteste, was man überhaupt bisher seither festgestellt hat in der Menschheitsgeschichte. Also er war quasi, könnte man sagen, der Vater aller Menschen, der Adam. Ja, sagen wir, damals gab es ja noch das Paradies, ne? Und der ist also, sagen Sie jetzt, 338.000 Jahre alt. Ja. Was nicht so ganz dazu passt, Adam hatte ja auch eine Eva, bei der geht es dann um das sogenannte Mitochondrial-Gen. Das wäre also die Mütter aller Mütter und bei der kommt sie aber nur auf 200.000 Jahre. Also entweder hat Adam dann noch 138.000 Jahre länger gelebt und dann die Eva kennenzulernen, also da muss irgendwas Komisches passiert sein. Aber was mir jetzt einfällt, wenn man sich das so überlegt, unser Herr hat uns also geschaffen vor 338.000 Jahren. Und das war ja wirklich eine üble Zeit da. Da gab es ja nichts und die Leute haben sich totgeschlagen gegenseitig und hatten nichts zu essen, sind verhungert und so. Und plötzlich, vor nur 2000 Jahren, fällt es dann unserem Schöpfer ein, uns jetzt einen Sohn zu schicken, damit es uns besser geht, damit wir uns erlösen können. Also er hat, mit anderen Worten, ein bisschen Mathematik, er hat 336.000 Jahre gewartet, um uns zu retten. Also unsere Vorfahren waren ihm offenbar völlig Schnuppe, ja. Denen konnte es so schlecht gehen, wie es wollte. Also noch vor erst 2000 Jahren fällt es ihm dann ein, so einen Schnickschnack da zu machen und uns seinen Sohn zu schicken. Und jetzt haben wir die Misere, jetzt geht's weiter mit dem Papst. Ja. Gut, dann bleiben wir noch einen Moment beim Thema Papst. Auch die Taz äußert sich zum Thema Junta-Verbindungen. Der Papst hat wohl, so behauptet der Investigationsjournalist Horacio Verbitsky, linke Jesuiten oder Jesuiten, die er als links einstufte, bei der Junta, bei der Militärjunta verpetzt. Die wurden praktisch über ihn von der Junta ausgeliefert. Auch gibt es Fotos, wo man die Jesuitenuniversität in Buenos Aires sieht. Die vergab unter Bergoglio einen Ehrendoktortitel an Junta-Admiral Emiliano Maceda. Herr Verbitsky, warum bestehen eigentlich überhaupt Zweifel am Verhalten Jorge Bergoglios während der argentinischen Militärdiktatur, fragt die Taz. Verbitsky sagt, er war der Obere der Compañía de Jesús in Argentinien, also der Jesuiten. Er war der letzten Perón-Regierung intensiv verbunden und er war Mitglied in einer Organisation namens Guardia de Hierro. Das ist die Eiserne Garde, einer Gruppierung innerhalb des Peronismus, die eine sehr mystische Entwicklung nahm, die Perón mit Jesus Christus gleichsetzte. Als der Militärputsch erfolgte, wurde diese Organisation von Admiral Maceda kooptiert. Der benutzte die Organisation bei den Konflikten innerhalb der Militärjunta gegen General Videla. An diesem ganzen Prozess war Bergoglio beteiligt. Wie denn? Die Compañía de Jesús war in jenen Jahren so etwas wie die Avantgarde des sozialen Aktivismus und des Tercermundismo, also der Emanzipation der Dritten Welt, sehr aktiv in den Armenvierteln. Bergoglio setzte eine inhaltliche Neuorientierung durch. Er machte den sozialen Aktivitäten ein Ende und orientierte auf spirituelle Arbeit. Und er ließ jene Pater im Stich, die er noch selbst in die Armenviertel geschickt hatte. Mit welchen Folgen? Einige von diesen Pastoren wurden verschleppt und sie beschuldigten später ihn, sie dem Militärs ausgeliefert zu haben, insbesondere Orlando Iorio und Francisco Jalix. Beide waren verschleppt und 5 Monate in der ESMA gefoltert worden. Iorio äußerte später sogar den Verdacht, dass bei einem Verhör, als er mit verbundenen Augen auf ein Bett gefesselt war, Bergoglio selbst anwesend war. Das hat er mir so gesagt. Ja, so sieht's aus, so schrecklich. Und das ist also das geistige Oberhaupt der katholischen Kirche, die Halleluja, Halleluja, jetzt über die Menschheit gekommen ist. Hast du den Text erkannt, Werner? Nee. Das war Dr. Faust von Johann Wolfgang von Goethe als Rockoper inszeniert. Hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Nein, Herr! Ich finde es dort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag die Armen selbst nicht plagen. Kennst du den Faust? Fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist es Torentrank, noch Speise. Was wettet ihr? Wen sollt ihr noch verlieren, wenn ihr Die letzten Minuten hier im Niemandsland, die letzten 12 Minuten. Es ist Samstag, der 16. März 2013. Nächste Woche ist schon die Osterferienwoche. Die beginnt da. Am Samstag haben die Kinder frei. Die Woche darauf ist ja die Osterwoche. Und dann gibt's Osterferien. Jo. Wir werden hier im Niemandsland im Studio ein paar Eier verstecken und die werden wir dann auch suchen lassen von Freunden und Bekannten. Leicht bewölkt, so gefühlte 12, 13 Grad hier im Zentrum von Barcelona heute an diesem Samstagvormittag. Noch ein paar Kulturnachrichten. Es läuft ja die Leipziger Buchmesse, die geht vom 14. bis 17. März, also dieses Wochenende noch. Da gibt's ein interessantes Foto, da sieht man Genscher und Gorbatschow in der Peterskirche. Die Buchmesse lockte am Freitag mit hochkarätigen Gästen. Michail Gorbatschow stellte seine Autobiografie in der Peterskirche vor, zudem wurde der Kurt-Wolf-Preis vergeben. Dann auch das Buch von Frau Semia Simsek. Das ist die Tochter des ermordeten Mannes, der von den Neonazis umgebracht wurde. Enver Simsek war im Jahr 2000 das erste Opfer der NSU. Zunächst stand seine eigene Familie in Verdacht, etwas mit dem Tod zu tun zu haben. In einem Buch hat Simseks Tochter Semia das Misstrauen der Behörden, die Zweifel am Vater und das Auffliegen der NSU verarbeitet. Dann gibt's hier noch was Interessantes vom Verpackungskünstler Christo. Der hat sein Big Air Package vorgestellt. Der Innenraum des Gasometers in Oberhausen wird von einem 94 Meter hohen Luftpaket gefüllt. Den Besucher erwartet ein gigantischer weißer Raum, der auf die Verletzlichkeit unserer Atmosphäre hinweisen soll. Ein virtueller Rundgang, den kann man machen auf der ARD Homepage. Da klickt man dann auf Kunst und Ausstellung, geht zu Christo, der Stoff, aus dem Christus Träume sind. Dann gibt es eine Dauerausstellung im Folterkeller der Nazis. Wir hatten ja vorhin über Folter berichtet. Die Nazis waren natürlich versierte und professionelle Folterer, ein Folterregime, wie es im Buche steht. Die Nationalsozialisten folterten in einem Keller in der Berliner Papestraße politische Gegner. Heute ist dort der einzige historische Ort des frühen NS-Terrors in Berlin, der noch Spuren von 1933 aufweist. Eine Ausstellung in dem ehemaligen SA-Gefängnis eine Ausstellung gedenkt der Opfer. Ich werde mir diese Ausstellung ansehen. Ich werde also nächste Woche nach Berlin fahren, beziehungsweise fliegen, und werde mir da so einige Orte vornehmen, um dann natürlich den Niemandsland-Hörerinnen und Hörern zu berichten. Dann zum Thema Musik gibt's hier etwas über Wagners Menschen der Zukunft. Die Deutsche Oper wagt zum 200. Geburtstag von Richard Wagner ein Experiment. 60 Jugendliche aus Berlin, 60 Orchestermusiker, 6 Opernsänger und 2 DJs suchen nach einem gemeinsamen Verständnis von Wagners Der Ring der Nibelungen. Dann, wie gerade gesagt, Gorbatschows Buch ist da. Da schreibt er auch unter anderem über seine Liebe zu seiner verstorbenen Frau Reißer, um den Umbruch in der Sowjetunion und allen Dingen, für die die Deutschen ihm so dankbar sind, aber auch für die sein eigenes Volk ihn ziemlich hasst. Dann gibt es ein Fotoprojekt, das ist auch sehr interessant. Da gibt es Seniorinnen, die machen mit die Kunst des Alterns, die Schönheit der Falten. Models müssen nicht jung und makellos sein und Fotos müssen nicht retuschiert werden. Das Fotoprojekt Die Kunst zu altern zeigt 35 Frauen jenseits der 60, die immer noch vital und impulsiv sind. Entscheidend beim Casting eine packende Lebensgeschichte. Wer sich die Gesichter der alten Damen, der älteren Damen anschauen möchte, der kann das auch tun. Die Schönheit der Falten ist ein kleines Video auf der Homepage der ARD. Dann, was auch groß diskutiert wurde unter Kultur die vergangene Woche, das war die NS-Vergangenheit der Wiener Philharmoniker. Die Aufarbeitung eines dunklen Kapitels. Die Wiener Philharmoniker wurden mit der Eingliederung Österreichs ans Deutsche Reich, da hatten wir ja eingangs den Anschluss kurz besprochen und dokumentiert, der war 1938, an einem 13. März. Da wurden auch die Wiener Philharmoniker nahtlos eingegliedert und zum Vorzeigeprojekt der NSDAP-Kulturpolitik mit einem engen Vertrauten Goebbels, Dirigent Clemens Krauss. Historiker haben diesen Teil der Orchestergeschichte nun aufgearbeitet und da kommt nicht viel Schmeichelhaftes für dieses Orchester zutage. Wurde auch hier übrigens groß besprochen und kritisiert in der spanischen Presse letzte Woche. Dann noch zum Thema Medien. Es gibt ja den Welttag der Internetzensur. Die Reporter ohne Grenzen haben zum Welttag gegen Internetzensur die Feinde des Internets benannt. Im Iran, in China, Syrien und Vietnam wird viel Energie auf Überwachung, Zensur und Filterung von Informationen verwendet. Wen dieses Thema interessiert, da berichten jede Menge Blogger, Leute, die betroffen sind, ebenfalls auf der ARD-Homepage zu diesem Thema. Jo. Sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch, von einem großen Herrn so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Philosophie, Juristerei und Bildung. Ponce, Contrabanda, 91.4 FM, del dial de Barcelona. Dr. Faust in seiner Studierstube. Tschüss, Werner. Schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche. Als Wort zum Samstag noch vielleicht ein Bibelzitat. Das wollen wir dann unserem neuen Papst widmen. Seid furchtbar und wehret euch. Heer der Sklaven, wache auf. Ah, nee, das letzte Teil war aus der Internationalen. Gut, alles Gute, ne? Tschüss, schönes Wochenende, meine Damen und Herren, das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde. Ab Montag, Dienstag etwa im Podcast. Tschüss, Agur, schönes Wochenende, yo! Scheibenbrüche.